Vergesst die Angst, wir halten euch nur einen Platz frei. Das nächste Lied ist Wandern. Es ist leicht, wenn es einem schlecht geht, eine andere Gruppe zu finden, dem man daran die Schuld geben kann. Die Schuld ist woanders. Die Menschheit war am Wandern seit Millionen von Jahren. Sie zogen mit der Nahrung, sie flohen vor dem Eil und drängten andere Stämme, sicherten ihr Gebiet. Sie schufen feste Grenzen, das Kind bekam Namen. Heute fahren wir U-Bahn, heute fliegen wir weg. Heute brauchen wir Pässe, heute jagen wir das Geld. Es ist nichts wie es ist, es ist wie es war. Es bleibt wie es ist, es bleibt wie es war. Das Kind hat einen Namen. Der Name ist Macht. Das Kind hat einen Namen. Der Name ist Macht. Viele Menschen gehen noch wandern, wie seit Millionen von Jahren. Sie wollen zu der Nahrung, sie wollen weg vom Dreieck und dringen durch andere Stämme. Suchen sie ihr Glück, doch es gibt jetzt feste Grenzen und Kinder haben Namen. Heute fahren wir U-Bahn, heute fliegen wir weg. Nur Geld reicht ohne Pässe, ohne Geld steckst du hier weg. Es ist nichts, wie es ist. Es ist wie es war. Die Chancen sind gesunken, der Wanderweg betrat. Was gibt da deinen Namen? Der Name ist. Was gibt da deinen Namen? Der Name ist Mach. Es ist Mach. Was ist eure Zeit? Es geht zu verändern. Es geht zu verändern. Es geht, geht, geht.